Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hello, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiao Lan. 大家好 ，Ich bin Thomas.Das letzte Mal haben wir Ausdrücke durchgenommen, die man im Falle eines Krankenbesuches verwenden kann. Ganz genau. Wiederholen wir kurz einige davon. 你好点了吗? Geht es dir besser? 你好点了吗? 在医院里真没意思。Ein Krankenhausaufenthalt ist wirklich langweilig. 在医院里真没意思。 你这个星期能出院吗？ 你这个星期能出院吗 ？Kannst du das Krankenhaus diese Woche verlassen? Und abschließend, 祝你早日恢复健康。Ich hoffe, du bist bald wieder gesund. 祝你早日恢复健康。 Hören wir uns die Dialoge der letzten Lektion noch einmal an. 你好点了吗？ 好些了。你那么忙还来看我？在医院里真没意思。 你这个星期能出院吗？ 差不多。 你好好休息，祝你早日恢复健康。 好的，谢谢你来看我。 So viel zur Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 有没有班车？每天几点接送？端午节我们放三天假。这张贺卡送给您。 有没有班车？每天几点接送？端午节我们放三天假，这张贺卡送给您。 Danke noch, Xiao Lan, dass du mir einige nützliche Ausdrücke für einen Krankenbesuch beigebracht hast. Gern geschehen. Widmen wir uns noch einem anderen Thema, sagen wir den Schulbesuch. Hört sich interessant an. Beginnen wir doch mit der Vorschule.Ich spiele dabei den Lehrer und du bist der Vater eines Kindes. Großartig, lass uns gleich anfangen. Die erste Frage, die mich interessiert ist, gibt es einen Pendelbus? Wie heißt das auf Chinesisch? Du kannst sagen, 有没有班车? Gibt es einen Pendelbus? 有没有班车? 有 heißt haben. 有 没有 heißt nicht haben. 没有。 班车 heißt Pendelbus. 班车。 有没有班车？ 有没有班车？ Gibt es einen Pendelbus? 你好，请问你们学校有没有班车？ 我们这儿有班车。 Meine nächste Frage lautet, wie soll ich mein Kind jeden Tag vorbeibringen bzw. abholen? Das ist wichtig, damit ich mir meine Zeit dementsprechend einteilen kann. Du kannst zum Beispiel sagen, 每天几点接送? 每天几点接送? 每天 heißt jeden Tag. 每天. 几点? Wann?Um welche Zeit? 几点? 接送 heißt vorbeibringen und abholen. 接送. 每天几点接送? 每天几点接送? Wann soll ich mein Kind jeden Tag vorbeibringen bzw. abholen? 每天几点接送? 早上八点去接,傍晚五点送回去。 Seit jedes Jahr haben die Chinesen zum Drachenbootfest 3 Tage frei. Sehr schön. Auf Chinesisch heißt das 端午节, 我们放3天假. 端午节, 我们放3天假. 端午节, Drachenbootfest. Dieses Fest wird am 5. Tag des 5. Monats nach dem Mondkalender gefeiert. 端午节 放假 frei haben 放假 3天 3 Tage 3天 端午节 我们放3天假 端午节 我们放3天假 Zum Drachenbootfest haben wir 3 Tage frei. 端午节我们放3天假。祝您节日快乐。 Xiaolan, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Ich möchte meinem Kind beibringen, wie man auf Chinesisch diese Grußkarte ist für sie sagt. Damit soll es sich bei den freundlichen Betreuerinnen bedanken. Aber gerne doch. Das heißt, 这张贺卡送给您。 这张贺卡送给您. 这 heißt diese. 这. 张 ist ein Zelleinheitswort für Papier, Tickets und so weiter. 张. 贺卡, Großkarte. 贺卡. 送给 heißt überreichen. 送给. 您, Sie oder Ihnen. 您. 这张贺卡送给您。这张贺卡送给您。 Diese Grußkarte ist für Sie. 这张贺卡送给您。真漂亮,谢谢。 Hören wir uns nun die gesamten Dialoge der heutigen Lektion an. 您好,请问你们学校有没有班车? 我们这儿有班车。每天几点接送? 早上8点去接,傍晚5点送回去。端午节我们放3天假。祝您节日快乐。这张贺卡送给您。真漂亮,谢谢。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer an dieser Stelle noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. In China besuchen Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren normalerweise einen Kindergarten. Obwohl dabei natürlich der Spaß im Vordergrund steht, lernen die Kinder dort auch einige Grundkenntnisse. So zeichnen die Kleinen zum Beispiel Bilder oder lesen einfache Bücher. In der heutigen Gesellschaft, in der Konkurrenz mehr und mehr betont wird, hoffen viele Eltern, dass ihre Kinder bereits im Kindergarten verschiedene Fähigkeiten kennenlernen können, um später nicht den Anschluss zu verlieren. Aus diesem Grund sind daher Kindergärten, die etwa Musikinstrumente bereitstellen oder Sprachkurse anbieten, sehr gefragt. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt sind, wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, gibt es einen Pendelbus auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.